Dankeschön, das war also Pinocchio. Jetzt im Knast. Als nächstes haben wir ein Stück. Also wir sind ja aus der Gegend hier. Das zwar gehört zum deutschen Gebiet, das heißt Trier, die Ortschaft, wo wir herkommen. Da gibt es sehr viele Probleme mit, naja, wenn man eine neue Wohnung sucht, dann gibt es zwar welche, aber die sind meistens sehr teuer. Oder die wollen keine Wohngemeinschaften. Und es gibt auf der anderen Seite auch eine ganze Menge leerstehende Wohnungen. Und darüber haben wir ein Stück gemacht, das heißt, das mag der Schwein.